So. Das fängt schon mal total bescheuert an. Mein Name ist Maria und ich dachte, ich mache einen Podcast und ich werde gerade von einer Frau verfolgt. Ich stehe gerade in Weimar am Bahnhof und fange den Podcast unfassbar grottenschlecht an. Egal, das sind die besten Voraussetzungen. Ja, meine Freunde dachten oder haben jetzt schon des Öfteren gesagt, ich bin halt leidenschaftliche Sprachnachrichtensprecherin, wo ich quasi pro Tag meinen Freunden gefühlt 180 Minuten schicke. Und dann haben die gesagt, ja, mach doch mal einen Podcast, Maria, ne? Mach das doch mal, mach doch mal. Und das Problem, also, ne? Einerseits muss man sagen, die wollen sich einfach diese Scheiße nicht mehr anhören. Deswegen haben sie gesagt, mach einen Podcast. Und andererseits ist es einfach so, dass ich bin jetzt nie der Typ, der sich irgendwo in einen unfassbar stillen Raum setzt und irgendwas dahin labert. Ich muss mich bewegen und ich kann jetzt nie die ganze Zeit in meiner Wohnung hin und her und was weiß ich nie. Ich muss mich bewegen. Diese Frau verfolgt mich immer noch. Vielleicht ist es auch ein Mann. Ach, was weiß ich. Es ist ein Mensch. So, und das Problem ist, ich muss mich bewegen. Ich muss irgendwie ich muss irgendwie draußen sein. Das Äußere muss außen sein und ich muss innen sein. Im Inneren des Außen. Naja, was auch immer. Und ich komme übrigens ursprünglich aus Dresden, wie man hört. Gewöhnt euch dran. Und ja. Das heißt, es wird ich habe keine Ahnung. Auf jeden Fall wird es sehr selten sein, dass ich einen Podcast innen durchführe. Gewöhnt euch an die Außengeräusche, an das Spontane, an das Unfassbar und keine Ahnung, es kann alles passieren, es kann quasi auch passieren, dass ich irgendwo in den Abgrund stürze, während ich diesen Podcast mache. Und genau. Und es wird aber, ich habe keine Ahnung, was ich labern werde. Ich werde einfach reden und reden, was mir so in den Sinn fällt, gehört, kommt und was mir passiert und auch tiefsinnige Sachen, nachdenkliche Sachen und diese Frau entfernt sich langsam wieder von mir. Wie man hört, befinde ich mich wirklich am Weimarer Bahnhof. Genau, ja, so viel, ich möchte gar nicht so viel über mich erzählen, was ich mache und was weiß ich nie. Das bleibt vorerst im Privaten. Das Private muss innen sein. Also, naja, interessiert einfach keinen. Also, es hat einfach keinen zu interessieren. Naja, und so, es ist 15.45 Uhr. Mein Zug kommt 4:55 nach um. Das heißt, ich habe bis dahin Zeit zu labern. Gewöhnt euch dran. Ich kann mir nicht vorstellen, dass ich so lange irgendwas reden werde. Gott, dieser Podcast, das wird der schlechteste Podcast sein, den es auf der Welt gibt. Egal. Thema ist schon ziemlich krass. Tiefsinnig. Selbstliebe. Und Liebe, Selbstliebe / Selbstliebe, beschäftigt mich in den letzten Wochen sehr intensiv, in den letzten Monaten sehr intensiv. Ich habe lange gebraucht, um überhaupt an diesen Punkt zu kommen. Und es ist immer noch so eine Sache, ich bin noch völlig am Anfang, ich bin noch vor dem Anfang. Naja, und was ich meine ist, mir ist auch, ich werde jetzt einfach, es wird ziemlich durcheinander sein. Egal, was mir in den letzten Monaten aufgefallen ist, dass es halt in meinem Umfeld Leute gibt, die eine Beziehung nach der anderen haben. Und die eine Beziehung nach der anderen haben, einen Partner nach dem anderen, eine Affäre nach dem anderen und was weiß ich nie. Und ich frage mich dann so, wie kann das sein? Also das ist ja eigentlich schon so zum Scheitern verurteilt, die Beziehung, finde ich. Weil wenn du aus einer Beziehung rauskommst und dich schon in die nächste stürzt, hast du ja überhaupt keinen Zwischenraum, wo du einfach mal Luft holst und einfach mal dich auf dich besinnst und Moment. So, wie man hört, das ist live hier in Weimar. Herzlichen Glückwunsch. Und also ich habe jetzt auf Stopp gedrückt, damit man die Ansage nicht hört, ne? Also, wie kann man, man muss doch so einen Zwischenraum haben, dass man quasi irgendwie so die Zeit für sich nutzt, meine Güte. So, die Sieglinde ist fertig. Ich habe wieder auf Stopp gedrückt. Ich werde in so einem unfassbaren, grauenvollen sächsischen Dialekt daher reden. Es tut mir leid. Ich gebe mir Mühe, aber leckt mich doch am Arsch. Auf jeden Fall, du fluchst so, Maria, was soll das? Naja, man muss sich doch irgendwie so diesen Zwischenraum gönnen. Wie kann man sich von einer Beziehung in die nächste stürzen? Und sich da null Zeit für sich nehmen. Oder beziehungsweise erstmal so gucken, okay, was ist in der Beziehung schiefgegangen oder was weiß ich nie. Ich glaube, man läuft da auch irgendwie vor sich selbst weg, weil wenn man sich von Beziehung zu Beziehung stürzt, hat man auch irgendwie Angst vor dem Alleinsein. Ne? Und der Mann da gegenüber schaut mir sehr interessiert zu. Ja, fühlst du dich angesprochen? Man hat irgendwie Angst vor dem Alleinsein. Das bedeutet, man stürzt sich von einer Affäre in die andere. Oder von einer Beziehung in die anderen, weil man nicht allein kann. Weil man nicht allein mit sich sein kann. Und das finde ich halt, es ist natürlich schwachsinnig jetzt jedem, ne? Jeder kann machen, was er will und was weiß ich nie. Aber es ist, ich finde es einfach, du musst dich erstmal selbst lieben und mit dir allein sein können und einfach Dinge machen, die dich erfüllen. Und erst wenn du dich selbst liebst, ich merke gerade, das ist die schlauste Idee meines Lebens gewesen, diesen Podcast am Bahnhof zu machen, wenn, naja, egal. Also, du musst dich erstmal selbst lieben, bevor dich jemand anders lieben kann. Und dein Gegenüber ist nicht dein Serotonin. Dein Gegenüber ist nicht verantwortlich für dein Glück, weil du selbst bist verantwortlich für dein Glück, was dich erfüllt. Und lauf nicht vor dir selbst weg. Das ist auch ein ganz, ganz spannendes Thema, weglaufen vor sich selbst. Aber das kann ich ja in einem anderen Podcast ansprechen. Am besten irgendwo am Flughafen. Und also ich finde es wichtig, bevor man sich irgendwie in eine Beziehung in die nächste stürzt und hol erstmal Luft und mach Dinge, die dir Spaß machen. Schau, was dir Spaß macht. Manche trennen sich ja und wissen nichts mit sich anzufangen, so, ne? Guck, was dir Spaß macht, was deine Leidenschaften sind, was deine Hobbys sind. Versuch dich selbst zu verwirklichen dahingehend. Und sei mit dir selbst alleine und lieb dich selbst. Und erst dann kann dich jemand anders lieben. Und erst dann ist, denke ich, finde ich, eine Beziehung möglich. Das ergibt sich dann automatisch, finde ich. Ja, das ist nur so meine Meinung von mir, die hier in Weimar am Bahnhof steht und auf ihren Zug wartet. Und ja, ich hoffe, euch hat der Podcast gefallen. Ich habe keine Ahnung. Ich weiß ja nicht mal, wer das anhört. Am Ende hört es nur irgend so eine Katze an. Wobei, das würde rausreichen. Das wäre gut genug. Gut, in diesem Sinne wünsche ich euch eine schöne Woche. Ne? Und in diesem Sinne, eure Barbara Ehrlichmann. Nee, Quatsch. Bis dann. Also ich bin die Barbara Ehrlichmann, ne? Also, ja. Bis dann. Eure Maria? Keine Ahnung. Ach, was soll's. Bis dann.